Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Ein Mann hat einen Unfall, beispielsweise Verkehrsunfall, Schnittwunden im Gesicht. Es besteht keine Lebensgefahr, nur die Gefahr, dass er sein Augenlicht verliert. Er weiß das, er liegt im Hospital mit verbundenen Augen lange Zeit. Er kann sprechen, er kann hören, Vögel im Park vor dem offenen Fenster, manchmal Flugzeuge, dann Stimmen im Zimmer, Nachtstille, Regen im Morgengrauen. Er kann riechen, Apfelmus, Blumen, Hygiene. Er kann denken, was er will, und er denkt. Eines Morgens wird der Verband gelöst und er sieht, dass er sieht, aber schweigt. Er sagt es nicht, dass er sieht, niemand und nie. Ich stelle mir vor, sein Leben fortan, indem er den Blinden spielt, auch unter vier Augen, sein Umgang mit Menschen, die nicht wissen, dass er sie sieht, seine gesellschaftlichen Möglichkeiten, seine beruflichen Möglichkeiten dadurch, dass er nie sagt, was er sieht, ein Leben als Spiel, seine Freiheit, Kraft eines Geheimnisses und so weiter. Sein Name sei Gantenbein. Der Anfang wäre leicht. Ich trete ein, Vormittag, ich trete einfach in den Laden und stehe da. Sie wünschen? Ich tue, als verstünde ich kein Schweizerdeutsch. Ich sehe mich um, Brillen, Lupen, Fernrohre, Brillen aller Art, Zwicker, Opengucker, aber vor allem Brillen. Was ich wünsche, liegt im Schaufenster an der Frau-Münster-Straße, vorne rechts, schon seit Wochen. Übrigens ist das weiße Fräulein, das die mundartliche Frage nach meinen Wünschen vorerst ins Amerikanische, dann ins Hochdeutsche übersetzt, noch gar nicht frei, und es genügt vorderhand mein Nicken als Zeichen, dass ich Geduld habe, mindestens Manieren. Ich halte es für besser, meine Rolle auf Hochdeutsch anzutreten. Ich habe stets ein Gefühl von Rolle, wenn ich Hochdeutsch spreche. Also da stehe ich, während das Fräulein sich mit einer Dame befasst, die jedes Mal, wenn man ihr eine neue Brille aufs Gesicht schiebt, ihren Hals streckt, wie ein Vogel, der Wasser schluckt. Und ich hoffe bloß, dass jetzt niemand in diesen Laden kommt, der mich kennt. Die Dame, Amerikanerin, ist jedes Mal enttäuscht, wenn sie mit der nächsten Brille vor den Spiegel tritt und kann sich nicht entschließen, scheint es so auszusehen, wie der Spiegel sie zeigt, und das kann noch lang dauern. Ich habe Zeit, um nochmals mein Unternehmen zu bedenken, aber bleibe entschlossen. Als das Fräulein mich schließlich bedient, geschieht es ohne Unfreundlichkeit gegenüber der Amerikanerin, indem sie jederzeit zeigt, dass sie den Einheimischen nur nebenher bedient. Ich wünsche also, warum stotternd, eine Sonnenbrille. Bitte sehr. Ich sehe, während sie mir eine Sonnenbrille entgegenstreckt und gleichzeitig mit der Amerikanerin plaudert, eine ganze Lade, ein Arsenal von Sonnenbrillen, die ebenfalls nicht in Frage kommen. Wie sage ich's nur? Das Fräulein in Weiß, eine schlichte Verkäuferin, aber als Wissenschaftlerin verkleidet, behauptet, etwas Dunkleres gäbe es nicht. Sonst sehe man nämlich überhaupt nichts mehr, und was der Herr draußen im Schaufenster gesehen habe, sei eben keine Sonnenbrille, sagt sie, sondern eine Blindenbrille. Ich bitte darum. Ihre Verwunderung, unterdessen hat die Amerikanerin sich entschlossen und muss zur Tür geleitet werden, da sie nichts gefunden hat, mit besonderer Höflichkeit. Ihre Verwunderung über meinen Wunsch ist schon verflogen, als sie mich jetzt als einzigen Kunden weiter bedient. Sie weigert sich nicht ausdrücklich, Blindenbrillen zu verkaufen, aber tätlich, indem sie weiterhin, als hätte der Herr nur gescherzt, Sonnenbrillen anbietet, einige sogar auf mein Gesicht schiebt, bis ich ungeduldig werde und schließlich verlange, was ich will, nämlich eine schwarze Blindenbrille. Bitte sehr. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Boss heraus, um sich des Sonderfalls anzunehmen. Wer weiß, ob man nicht ein ärztliches Zeugnis braucht. Endlich nach meinem Wunsch bedient und unterrichtet, dass Blindenbrillen nur Attrappen sind, um die blinden Augen zu verbergen, drum so dunkel, erkundige ich mich nach dem Preis. Ob die Brille denn richtig halte, fragt das Fräulein in Weiß, jetzt grau wie Asche, lila-grau, und sie greift an meine Schläfen, sodass ich plötzlich ihr Gesicht aus nächster Nähe sehe, ihre vollen, weichen Lippen, jetzt violett, wie reife Pflaumen, und plötzlich ist es Abend geworden, Dämmerung, Zwielicht, Sonnenfinsternis. Dabei ist es Vormittag, ich höre es, So tönen die Stimmen nur am helllichten Vormittag. Ich sehe jetzt die Sonne, wie in fernen Bubenzeiten, wenn man sie durch eine verrußte Glasscherbe beobachtet hat, matt, viel kleiner als vermutet, ohne Strahlenkranz, gelblich bis grau-weiß, Farbe von unreifen Aprikosen, aber metallig. Die Brille, sage ich, halte vortrefflich. Sie prüft nochmals, sodass ich nochmals ihre Pflaumenlippen sehe, zum Küssen nahe. Ich werde nie wieder küssen, denke ich. Der Stoff, aus dem ihre Lippen gemacht sind, ist zu fremd. Ich rieche ihr Parfum und sehe ihr nahes Haar, grün, schwarz, blau wie Hahnenfedern und ihre herbstzeitlosen Haut. Zum Glück kommt ein nächster Kunde. Als das Fräulein in Weiß sich für eine Weile entschuldigt, um zu bedienen, setze ich nochmals die Brille auf. Ich sehe meine Hand, mein Fleisch, wie Marzipan, das nicht zur Zeit gegessen worden ist, mürbe und grau. Im Spiegel, ja, ich sehe gerade noch, dass es keine Tür ins Freie ist, sondern ein Spiegel, sehe ich einen Mann von meiner Gestalt, ohne zu wissen, ob der Mann im Spiegel, dessen Augen nicht zu sehen sind, mich gleichfalls erkennt. Als ich näher trete, um seine Augen zu sehen, kommt der andere auf mich zu, wie ein Blinder, der nicht ausweicht, so, als wolle er durch mich hindurchgehen. Schon habe ich die Brille aus dem Gesicht genommen, bitte, sage ich, und zahle. Der Anfang wäre gemacht. Wie weiter? Ich stelle mir vor, mein Leben mit einer großen Schauspielerin, die ich liebe und daher glauben lasse, ich sei blind, unser Glück infolgedessen. Ihr Name sei Lila. Ich stelle mir vor, Lila betrügt mich, um dieses sehr dumme Wort zu gebrauchen, von Anfang an, aber sie weiß nicht, dass ich es sehe und freut sich wie ein Kind, wenn ich sie draußen am Flughafen abhole, jedes Mal. Ich warte dann auf der Zuschauerterrasse, gestützt auf mein schwarzes Stöcklein, die Brille im Gesicht, versehen mit der gelben Armbinde. Sie winkt nicht, wenn sie dann im geführten Rudel der Passagiere über das weite Betonfeld geht, und natürlich winke ich auch nicht, um nicht aus der Rolle zu fallen vor Freude. Ich sehe einen Herrn, der ihren Mantel trägt, und Lila, während sie Ausschau hält, hängt ihm ein. Jetzt hat sie mich gesehen, ich seh's. Und dann verschwinden sie unten in der Zollhalle. Nie werde ich fragen, wer dieser Herr gewesen ist. Denn Lila erwähnt ihn ja nie und ich könnte nicht erklären, wieso ich von seiner Existenz überhaupt weiß, nicht ohne aus meiner Rolle zu fallen. Frage ich, wie meine Lila denn ihren ganzen Kram, Taschen und Mäntel, Schirmmagazine und was alles zu ihr gehört, auf ihrer Reise zu schleppen gedenke, versichert sie, dass immer jemand da sei, der einer Dame hilft. Ich brauche mir darüber keine Sorgen zu machen. Manchmal dauert es in der Zollhalle sehr lang. Lila kann nichts dafür. Bevor ich mich zur Zollhalle begebe, versichere ich mich natürlich, ob alles in Ordnung ist, trete vor einen Spiegel und verschiebe meine Krawatte etwas nach links oder rechts, damit Lila nach dem ersten Überschwang der Begrüßung sie wieder zurechtrücken kann. Sicherlich habe ich jetzt Herzklopfen. Die anderen, die mit Lila auf die Zollabfertigung warten, gleichfalls von ihren Gatten oder Gattinnen erwartet, winken durchs Glas und versuchen sich in der taubstummen Sprache, die wir, Lila und ich, nicht nötig haben. Endlich kommt auch Lila an die Reihe. Der Herr, der ihren schweren Mantel trägt, ist stets derselbe, auch dann, wenn Lila erst einen Tag später hat fliegen können als vorgesehen. Warum schüttelt er jetzt den Kopf? Das fehlte noch, dass sie das Gepäck verwechseln, diese Zollburschen. Ein Glück, dass jemand sich für meine Lila wehrt. Alle anderen Herren kümmern sich bloß um ihre eigene Bagage. Jetzt trennen sie sich, ich sehe, kusslos. Ob sie doch an meiner Blindnis zweifelt? Und dann geht der Herr an mir vorbei, während Lila, nunmehr beladen mit Mantel und Taschen und Magazinen, langsamer geht als er. Da er stets, wenn er an mir vorbeigeht, nach der anderen Seite blickt, weiß ich über sein Gesicht nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sie sich schleppt. Und ich kann ihr nicht einmal entgegengehen, sondern stehe wie eine Schaufensterpuppe, bis mich ihr Kuss trifft, dann sage ich Lila und greife nach ihren 7 Sachen. Was hat sie denn vergessen? Lila hat nicht einmal Zeit, meine schiefe Krawatte zurechtzurücken. Meine Frage, wie die Filmerei gegangen sei, ist verfrüht, davon später. Sie bittet mich, einen Augenblick zu warten, nicht von der Stelle zu gehen, sonst findet sie mich nachher wieder nicht. Eine Zeitung, sagt sie, sie wolle nur eine Zeitung. Also rühre ich mich nicht von der Stelle. Eine Schaufensterpuppe, versehen mit ihrem Mantel und ihrem Schirm, allen Leuten im Weg. Offenbar hat sie etwas vergessen. Er wird seinen Bus verpassen, denke ich, und dass der Herr mit unserem Wagen fährt, ist noch nicht Brauch. Ich sehe, wie er erschrickt, dann in seine Taschen greift, links, rechts, kopfschüttelnd, weitersuchend, ich weiß nicht was. All dies sehe ich wie einen Film. Nicht ohne Spannung, nicht ohne jenen Vorschuss an Teilnahme, wie man sie zu Beginn eines Filmes hat, hoffend, es werde sich schon aufklären, was da vor sich geht. Und wie im Film, die Leute auf der Leinwand sind allein, obschon ich sie sehen kann, ohne mich. Ich kann nur nachfühlen, aber ich bin draußen, frei davon, daher gelassen. Vielleicht hat er noch ihren Pass. Ich bin geduldiger als der Gepäckträger. Richtig, jetzt lachen Sie. Natürlich ist ihr Pass, warum hat Lila nicht mich gefragt, in ihrer eigenen Handtasche. Ebenfalls zu lachen kommt mir nicht zu. Ich erkundige mich beim Gepäckträger nach dem Wetter, um seine Blicke abzulenken für den Fall, dass Lila und der Herr, der jetzt tatsächlich seinen Bus verpasst hat, aus purer Erleichterung wegen des Passes einander doch einen Kuss geben. Noch bin ich so frei nicht, wie ich sein möchte. Es könnte mich verstimmen, wenn dieser Gepäckträger, die Gesellschaft, meinen möchte, er sehe mehr als ich. Jetzt ist Lila, frei von Nervosität, wieder an meinem Arm, ich fühle es, ganz die meinige. Hast du deine Zeitung bekommen, frage ich ohne Unterton. Aber jetzt antwortet sie auf meine Frage, wie es in Geiselgasteig gegangen sei. Wir suchen nun ihren Wagen, den ich sehe, doch Lila erinnert sich ganz genau, dass sie ihn weiter drüben abgestellt habe, und ich zanke nicht. Ich gehe hin, ich gehe her, der mürrische Gepäckträger hat nichts zu lachen. Da, sagt sie, da steht er ja. Ich sage nicht, siehst du. Es sind die kleinen Rechthabereien, die eine große Liebe zermürben. Im Wagen dann, während Lila steuert, weiß ich, dass ich der glücklichste Gatte oder Liebhaber bin. Manchmal, so stelle ich mir vor, haben wir Gesellschaft und das ist schwieriger, weil die anderen beobachten. Beispielsweise, wenn Lila nicht sieht, dass der Aschenbecher endlich geleert werden muss, dass zum schwarzen Kaffee leider der Zucker fehlt, dass unser Hund, ich denke, wir haben einen Hund, mit seinem Schnarchen unter dem Tisch nichts beiträgt zu der Frage, ob Ernst Jünger eine Wandlung durchgemacht habe oder nicht, dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrate, nicht einfach aufstehe, um endlich die übervollen Aschenbecher zu leeren. Jemand wechselt auf Joyce. Ich streichle also den schnarchenden Hund und sehe, wie unsere Gäste nach Zucker schielen, meinerseits schweigsam. Jemand wechselt auf Ben. Was mich nicht verwundert, Kafka ist schon an der Reihe gewesen. Lila mit ihren blauen, offenen, schönen, großen, blauen Augen. Sie sieht nicht, dass der unerbittliche Herr, der jetzt in jedem Gespräch mit dem Vorbild von Brecht aufkreuzt, das gleiche Gesicht trägt wie ein Herr, der bis zuletzt in der Reichsschriftumskammer gewesen ist. Und natürlich tue ich, als sehe ich es auch nicht. Derlei ist mühsam. Gelegentlich erhebe ich mich und leere die Aschenbecher. Meine Angst, ich könnte mich durch solche Handreichungen verraten, ein Blinder, der sieht, dass die Aschenbecher geleert sein wollen, bezieht sich nicht auf Lila. Lila ist schon so daran gewöhnt. Nur die Gäste, die mich noch nicht kennen, sind eine gewisse Gefahr für mich. Und in der Küche, als ich die Aschenbecher leere, klopft mir das Herz. Ich höre von draußen. Sagen Sie, Lila, ist er wirklich blind? Er gibt sich eine Riesenmühe, sagt Lila, dass man es nicht merken soll. Ich tue auch immer, als merke ich nichts. Jemand fragt, wie blind ist er eigentlich? Erstaunlich, sagt jemand, wie er merkt, wenn man ihn beobachtet. Nur wenn er selber spricht, hat man wirklich das Gefühl, dass er blind sei, nicht wahr? Wenn er sich ereifert, wie vorhin. Wir sprachen über Little Rock. Jemand fragt, seit wann ist er blind? Seit wir uns kennen, sagt Lila schlicht. Zuerst habe ich gemeint, er mache einen Witz. Pause. Habe ich Ihnen das nie erzählt? Nein. Und dann erzählt Lila unsere Geschichte, drolliger von Mal zu Mal. Ich höre sie gern. Sie erzählt umso genauer, je weniger sie stimmt, diese immer wieder bezwingende Anekdote von unserer ersten Begegnung. Wie Gantenbein in ihre Garderobe kommt, ein Herr mit den üblichen Blumen der Begeisterung, Lieder nicht willens zu empfangen, wenn die alte Garderobiere nicht beteuern würde, es sei ein Blinder, Lila gerade beim Abschminken, angetan nur mit Unterwäsche und einem offenen Morgenrock darüber. Sie sieht, so sagt Lila immer, wie eine Hexe aus in diesem Augenblick, ölig. Wieso ein Blinder, fragt sie, aber noch bevor sie sich darüber, wieso ein Blinder von ihrem Spiel begeistert sein könne, einen entschiedenen Gedanken gemacht hat, steht Gantenbein schon in der Türe, unaufhaltsam wie Blinde er sein können. Er sieht nicht die Unmöglichkeit, nicht einmal die entgeisterte Miene der Garderobiere. Steht einfach da, Rosen in der Hand, drei Stück, und sagt, wie begeistert er sei. Man muss ihm glauben. Dabei ist Lila gerade an jenem Abend, auch das sagt sie immer, schlechter gewesen als sonst, geradezu katastrophal. Er weiß nicht, wohin mit den Rosen. Lila vor dem Schminkspiegel, ölig wie gesagt, eine Hexe mit offenem Haar, bietet einen leider wackeligen Sessel an und die Garderobiere nimmt ihm die drei Rosen ab, wobei er die Hand der Garderobiere küsst, das erzählt Lila nur, wenn ich beim Erzählen nicht zugegen bin und seinen Missgriff nicht einmal merkt, all dies irgendwie erschütternd, und wie er auf dem wackeligen Sessel dann über Ionesco spricht, hintergründig, der erste Besucher in ihrer Garderobe, der nicht seine Blicke schweifen lässt, sondern ausschließlich die Kunst im Auge hat, während Lila sich kennt und später sich ankleidet in seiner Gegenwart. Ja, schon nach einer Viertelstunde kommt man sich, sagt sie, wie verheiratet vor mit einem Blinden. Jetzt bringe ich die sauberen Aschenbecher. Schweigen. Ich sehe ihr Staunen, wenn Gantenbein die sauberen Aschenbecher auf den Tisch legt, einen hier, einen dort, ohne ihre Tassen oder Gläser umzustoßen. Warum trinkt ihr denn nicht, fragt er und füllt die Gläser. Man schaut zu, ich merke es genau, ob da ein Zweifel lauert oder nicht. Wo einer zweifelt, fülle ich sein Glas, bis es überläuft. Unser Alltag ist vergnüglich. Im Konzert sehe ich, dass Madame Stoffel an der Treppe auf uns lauert und sage mitten in unser Gespräch hinein, weißt du übrigens, was die Stoffel macht? Das ist nun das allerletzte, was Lila bekümmert in diesem Augenblick. Hoffentlich ist die nicht hier, sage ich bloß, und kurz darauf zupft Lila mich am Ärmel. Du wirst lachen, sagt sie, da drüben steht sie. Und ich lache, als glaube ich's nicht, während wir die andere Treppe nehmen. Lila glaubt an meinen sechsten Sinn. Sie hat gelesen, dass ein Blinder sich in seinem Haus auskenne wie keiner, der sich auf die Augen verlassen muss. Nie greife ein Blinder neben die Klinke oder neben den Wasserhahn. Kraft eines Raumgefühls, das sich um keinen Zentimeter täuscht, wandle er wie ein Engel, der keine Scherben macht. Dies, wenn auch in wissenschaftlichen Worten, stand in einem amerikanischen Magazin, geschrieben von einem Professor, der über 1000 Tests gemacht hat. Lila hat es mir vorgelesen und ich halte mich dran. Nur einmal, als ein Kurzschluss unsere Wohnung verdunkelt, habe ich Mühe wie einer, der sieht, beziehungsweise eben nicht sieht, weil es stockfinster ist. Aber da es stockfinster ist, kann auch Lila nicht sehen, wie ich Mühe habe. Und als ich endlich mit einer rettenden Kerze erscheine, bin ich wieder wie ein Engel für sie. Ich stelle mir vor, Lila beim Kleiderkauf. Gantenbein muss sie begleiten, es erleichtere ihre Entschlüsse, sagt sie. Und so sitze ich den Nachmittag lang als einziger Mann in dem kleinen, aber teuren, von Kennerinnen aus aller Welt geschätzten Laden, umhängt von Kostümen, von Spiegeln umstellt. Wo ich hinschaue, Gantenbein mit dem schwarzen Stöcklein zwischen den Knien, die finstere Brille im Gesicht, die gelbe Binde am Arm. Lila probiert jetzt das nächste Modell, das fünfte, das seinem Urteil unterworfen werden soll. Ich bin ja gespannt, nicht auf das Modell, aber auf das Urteil des blinden Gantenbein. Die Dame, die den geschätzten Laden führt, keine Verkäuferin, sondern Künstlerin und Freundin dazu, ihrerseits etwas zu dicklich, um es mit ihren Kundinnen aufnehmen zu können an Eleganz, aber auch eine Dame von Welt, die Lila durchaus nicht als Kundin behandelt, sondern als Schwester sozusagen, als Kennerin, als Mensch, als jemand, der ihre Begeisterung nachzufühlen vermag und die eigentlich, wie sie immer wieder durchblicken lässt, nichts anderes wünscht als Verständnis für ihre uneigennützige und spontane Freude gerade an diesem Modell, das Lila jetzt anziehen wird. Diese Dame also, die ich nicht mag, ist entzückt von ganzem Bein. Nicht jeder Herr, ob Gatte oder Liebhaber, nehme sich so viel Zeit. Dann sind wir, Lila und ich, stets etwas verlegen über die Offenkundigkeit unserer Liebe. Solange Lila in der Keue ist, tut die Verkäuferin immer, als wäre ich nicht blind. Sie werden sehen, sagt sie, und lässt einen Kaffee über die Straße holen, damit meine Begeisterungsfähigkeit nicht nachlasse. Sie werden ja sehen. Das sind nun einmal ihre Redensarten. Aber auch Lila hinter dem Vorhang tut, als wäre die ganze Veranstaltung ausschließlich zu meinem Vergnügen. Kaffee trinkend sitze ich wie ein Pascha, der einkauft für einen ganzen Harem, Lila nur das Modell für einen ganzen Harem. Eine ganze Bibel mit Seidenmustern, was soll ich damit? Man zweifelt nicht an meiner Blindnis, im Gegenteil, aber man möchte mir das Gefühl geben, trotzdem ernst genommen zu werden. Natürlich nehme ich meine Brille nie ab. Wenn es darauf ankommt, sehe ich die Stofffarbe, indem ich seitwärts aus der Brille schiele. Lange mache ich das nicht, sonst wird mir schwindelig. Ich schiele nur im entscheidenden Augenblick. Du, sagt Lila, ich bin entschlossen. Fein, sage ich. Ich bin sicher, schwatzt die Dame, Sie werden es nicht bereuen. Wie gesagt, ich habe das Kostüm bei Dior gesehen und sofort an Sie gedacht, Madame Gantenbein. Jetzt schiele ich. Wer soll das tragen dürfen, höre ich, wenn nicht Sie, Madame Gantenbein. Nur der Kragen, wie gesagt, muss noch geändert werden. Ich finde das Kostüm unmöglich. Du, sagt Lila, ich bin entschlossen. Ihre Wiederholung zeigt an, dass sie unsicher ist, hilfsbedürftig. Lila hat Geschmack, aber wie jeder Mensch auch eine Herkunft. Gesetzt den Fall, Lila wäre die Tochter eines Bankiers. Natürlich scheut sie sich vor jedem Kragen, der sie zu damenhaft macht und fällt immer wieder auf alles Schlichte herein. Oder aber Lila wäre die Tochter eines elsässischen Kurzwarenhändlers. Ob es ihr steht oder nicht, sie verfällt allem Großdamigen und darüber wird sie farbenblind im entscheidenden Augenblick. Ich muss ihr helfen. Ob Herr Dior sie liebt, der gerade dieses Modell wie für Lila geschaffen hat, weiß ich nicht. Ich liebe Lila, ob sie die Tochter eines Bankiers ist oder die Tochter eines Kurzwarenhändlers oder die Tochter eines puritanischen Pfarrers, was nach diesem Kostüm ebenfalls möglich wäre. Ich sage, fein. Wir müssen es nur noch abstecken, weißt du. Lila wird abgesteckt. Ist es das Gelbe, frage ich. Nein, sagt sie, das Weinrote. Die Dame und Schwester und Künstlerin, die jetzt in die Hocke gehen muss, um den Saum abzustecken, in der Hocke sehe ich, platzt ihr fast der eigene Rock, findet es unglaublich, wie es meiner Lila steht, und ich sehe, wie Lila, die sich jetzt vor Stecknadeln kaum rühren kann, bemüht ist, indem sie den Kopf zum nächsten Spiegel dreht, trotz aller Stecknadeln an das Unglaubliche zu glauben. Weinrot, frage ich, wie Burgunder? Sozusagen. Oh ja, sage ich, das steht dir. Es ist schwierig mit deinem blinden Mann. Wie Burgunder, frage ich, oder wie? Gantenbein, der Blinde, erinnert sich an mancherlei Rot. Auch ein Lachsrot würde ihr stehen, meint er, sogar ein trockenes Ziegelrot, vielleicht auch ein dunkles Rot, wie welkende Rosen es zeigen, ein Schlackenrot oder so. Er liebe Rot. Er erinnere sich an ein einziges Rot, was ihr nicht stehen würde, so ein seichtes, falsches, chemisches, ein Limonadenrot. Pause. Er erinnere sich, Rot ist das Blut, Rot ist die Farbe des Alarms, die Fahne bei Sprengungen beispielsweise. Rot ist der Mund der Fische, der Mond und die Sonne bei Aufgang und Untergang. Rot ist das Feuer, das Eisen im Feuer. Manchmal ist die Erde rot und der Tag hinter geschlossenen Lidern. Rot sind Lippen. Rot ist ein Kopftuch auf den braunen und grünen und grauen Landschaften von Corot. Rot sind die Wunden, der Mond, die Scham und der Zorn. Vieles ist rot. Der Plüsch im Theater, die Hagebutten, der Papst, die Tücher beim Stierkampf, der Teufel soll rot sein und Rot erwacht aus Grün. Ja, Rot ist die Farbe vor allen Farben für Gantenbein. Ihr Kleid ist jetzt abgesteckt. Du, sagt sie, das ist kein Limonadenrot. Ich rauche und warte. Nein, sagt die Dame, weiß Gott nicht. Ich rauche und warte. Oder finden Sie, fragt Lila, indem sie in den Spiegel blickt, hinunter zu der Hockenden, dass es limonadenrot ist? Ach wo. Im Spiegel aber sehe ich, wie Lila stutzt. Sie können beruhigt sein, sagt die Verkäuferin herüber zu mir, ungeduldig, sie hält alle Männer für blind. Sie können beruhigt sein, sagt sie und wendet sich zu Lila. Der Herr wäre entzückt, wenn er sie sehen könnte. Als Blinder nicht verpflichtet, entzückt zu sein, stelle ich weitere Fragen, die Lila mit einer Zuversicht beantwortet, der sie im Spiegel nicht standhält. Zum Beispiel, ist es auch nicht zu schlicht? Es ist bombastisch. Nein, sagt Lila, das nicht. Ich rauche und warte. Ich bitte, sagt Lila halblaut, dass wir nochmals das Gelbe probieren. Vielleicht weiß Lila schon lang, dass ich nicht blind bin und sie lässt mir meine Rolle nur aus Liebe. Und zu habe ich es satt, Gantenbein zu spielen und begebe mich in die Natur. Vormittag im Grunewald. Sammle Kieferzapfen und schleudere sie, soweit ich vermag, hinaus in die krumme Lanke. Und Patsch, unser Hund, springt in das bräunliche, stille, blasige Wasser. Ich sehe den schwimmenden Kieferzapfen, er aber nicht, blind vor Eifer, padelnd. Ich werfe einen zweiten, zeige mit ausgestrecktem Arm, damit er nicht ins Leere schwimmt. Und jetzt schnappt er, dreht, zwei Ohren und eine Schnauze mit dem Kieferzapfen, zwei Augen über Wasser. Ich mag diese Havelseen sehr, Erinnerungen. Und wie es um Berlin wirklich steht, braucht Gantenbein nicht zu sehen. Es herrsche ein reges Leben, höre ich. Zwei Augen über Wasser, während seine vier Beine unsichtbar strampeln, das ist Patsch, kein ausgebildeter Blindenhund. Ich muss ihn erst dazu erziehen. Und natürlich ist das nur möglich, wenn weit und breit kein Mensch ist, beispielsweise vormittags im Grunewald, während Lila im Theater probt. Viel Arbeit dort und hier. Die Szene, wie Patsch das schwarze Stöcklein seines blinden Herrn findet, geht noch immer nicht. Ob er zu dumm ist oder zu klug. Jetzt kommt er an Land und sein Kieferzapfen in der Schnauze. Und dann birscht er durchs Ufergebüsch, wedelnd, keuchend. Da steht er vor dem Kieferzapfen im Sand, schüttelt sich einen kurzen Regenschau aus dem Fell. Brav, Patsch, brav, sage ich. Noch ist es nicht so weit, dass ich mit meinem Hund ganze Gespräche führe. Im Weitergehen, kein Mensch ist weit und breit, benutze ich meinen schwarzen Blindenstock, um eine Art Baseball zu spielen mit Kieferzapfen. So, Kieferzapfen in die linke Hand, Blindenstock in die rechte. Jetzt werfe ich den Zapfen in die Luft, schlage mit dem Blindenstock. 7 Treffer auf 10 Schläge, immerhin. Und Patsch rennt durch den märkischen Sand, um den Treffer zu suchen. Ein entspannendes Spiel. Ich brauche das von Zeit zu Zeit. Ein Katholik hat die Beichte, um sich von seinem Geheimnis zu erholen, eine großartige Einrichtung. Er kniet und bricht sein Schweigen, ohne sich den Menschen auszuliefern, und nachher erhebt er sich, tritt wieder seine Rolle unter den Menschen an, erlöst von dem unseligen Verlangen, von Menschen erkannt zu werden. Ich habe bloß meinen Hund, der schweigt wie ein Priester, und bei den ersten Menschenhäusern streichle ich ihn, brav, Patsch, brav, und wir nehmen einander wieder an die Leine, Schluss mit Kieferzapfenspiel. Patsch versteht, und nachdem ich das Taschenbuch in den ersten Papierkorb gesteckt habe, gehen wir wieder, wie es sich gehört, ein Blinder und sein Hund. Bei Onkel Toms Hütte nehmen wir die U-Bahn. Dann Kaffee mit Lila am Kurfürstendamm. Journalisten, Schauspieler, Kameramänner, ein Doktor, Verehrer in allen Geisteslagen. Manchmal habe ich Anwandlungen von Ungeduld, von Wut geradezu, dass sie mich für blind halten, bloß weil ich ihr Mann bin. Wenn ich höre, wie sie mich glauben, unterrichten zu müssen, Lila ist eine wunderbare Frau. Ich streichle den Hund. Sie wissen nicht, sagt einer, was für eine wunderbare Frau sie haben. Was soll Lila dazu sagen? Und was soll ich dazu sagen? Lila rückt meine Krawatte zurecht. Ich sehe. Lila umworben von allen, die Augen im Kopf haben, und ihre Augen werden dabei glasiger als ihre Hornbrillen. Lila ist wehrlos, sodass sie ihr die Hand halten oder den Arm, und dabei, ich weiß es, mag Lila das gar nicht. Wie soll ich den Herren sagen? Ich könnte jetzt, ohne Aufsehen zu erregen, eine Zeitung lesen. So sicher sind sie vor mir. Warum sehen Männer, wenn sie verliebt sind, eher dumm aus? Ich erhebe mich. Was denn los sei, fragt Lila, die Umschwärmte, so, dass die Umschwärmer ebenfalls den Kopf drehen. Nichts, sage ich. Ihr Mantel ist vom Sessel gerutscht. Niemand hat's gesehen. Ich sage, Sie entschuldigen, Doktor, Sie treten der Dame immer auf den Mantel. Oh, sagt dieser und zieht sofort seinen Schuh zurück, aber keinerlei Schluss daraus. Er entschuldigt sich bei Lila. Die schlichte Annahme, dass der Gatte blind sei, ist unerschütterlich. Eine Leidenschaft von ganzem Bein, so nehme ich an, ist das Schach. Und auch das geht ohne weiteres. Hast du gezogen, frage ich. Moment, sagt mein Partner, Moment. Ich sehe und warte. Ja, sagt mein Partner, ich habe gezogen. Nun, B1 schlägt A3, meldet mein Partner. Also mit dem Springer, sage ich. Und vor allem Partner, die noch nicht daran gewöhnt sind, dass ich das Brett im Kopf habe, sind meistens verdutzt, wenn ich meine Pfeife stopfend sage, also mit dem Springer. Und am meisten verdutzt sie, dass ich immer noch weiß, wo meine Figuren stehen, die ich natürlich nie berühre. Ich zünde jetzt die Pfeife an, während ich sage, F8 schlägt B3. Mein Partner hat gehofft, ich habe meinen Läufer vergessen und ist beschämt. Dadurch büßt er nicht nur einen Springer ein, sondern sein gutes Gewissen, ich sehe es, und er beginnt zu pfuschen. Nun, fragt Lila, wer gewinnt denn? Gantenbein, sagt mein Partner, die Stimme so heiter wie möglich, aber nervös. Ich sehe seine Finger, heimlich zählt er die Figuren, er kann es nicht fassen. Früher hat mein Partner mich immer geschlagen und ich habe nichts hinzugelernt, nichts, was mit Schach zu tun hat. Er wundert sich bloß. Er denkt nicht, sondern wundert sich. Hast du gezogen, frage ich. Es ist, als sehe er nichts mehr. Also gut, sagt er, B2 schlägt A3. Mein Partner hält mich nun wirklich für blind. B5 schlägt A1, bitte ich, und während mein Partner eigenhändig seinen Turm hinauswerfen muss, um meine Königin in seine Königlinie zu stellen, er schüttelt den Kopf und für den Fall, dass Gantenbeil nicht im Bild ist, sagt er selbst, Schach, sage ich zu Lila, sie soll uns jetzt nicht stören, aber zu spät. Mein Partner legt seinen König auf den Bauch, was zu sehen mir nicht zukommt. Ich warte, meine Pfeife saugend. Matt, meldet er. Wirklich? Matt, meldet er. Ich werde ein Phänomen. Jetzt ist es schon so weit, dass Lila sogar ihre Briefe herumliegen lässt, Briefe eines fremden Herrn, die unsere Ehe sprengen würden, wenn Gantenbein sie lesen würde. Er tut's nicht. Höchstens stellt er einen Aschenbecher oder ein Whiskyglas drauf, damit kein Wind drin blättern kann. Hoffentlich falle ich nie aus der Rolle. Was hilft sehen? Es mag sein, dass Gantenbein der Größe seiner Liebe nicht gewachsen, gelegentlich die Blindenbrille vom Gesicht reißt, um sofort die Hand vor seine Augen zu legen, als schmerzen sie ihn. Was hast du? Nichts, sage ich. Kopfschmerzen? Wenn Lila wüsste, dass ich sehe, sie würde zweifeln an meiner Liebe und es wäre die Hölle, ein Mann und ein Weib, aber kein Paar. Erst das Geheimnis, dass ein Mann und ein Weib voreinander hüten, macht sie zum Paar. Ich stelle mir vor, Gantenbein steht in der Küche. Lila ist verzweifelt, sie kann es nicht sehen, dass Gantenbein, ihr Mann, immer in der Küche steht. Lila ist rührend. Sie kann es einfach nicht glauben, dass keine saubere Tasse mehr in der Welt ist, nicht eine einzige. Gehen wir aus, sagt sie, um den Heinzelmännchen eine Gelegenheit zu geben. Also man geht aus. Lila kann Schmutz nicht sehen, der Anblick von Schmutz vernichtet sie. Wenn du sehen könntest, sagt Lila, wie es in dieser Küche wieder aussieht. Manchmal geht Lila in die Küche, um ein Glas zu waschen oder zwei, einen Löffel oder zwei, während Gantenbein besserwisserisch, wie die meisten Männer, findet, in der Serie gehe es flinker. Eine Stunde in der Küche, pfeifend oder auch nicht, wäscht er sämtliche Löffel und sämtliche Tassen und sämtliche Gläser, um frei zu sein für einige Zeit. Er weiß, es wird immer wieder vorkommen, dass man einen Löffel braucht oder ein Glas, meistens ein Glas, wenn möglich eins, das nicht klebrig ist. Und wenn Lila in die Küche geht, so ist Gantenbein auch nicht frei. Er weiß, wie unpraktisch sie es macht. Und mehr als das, er weiß, man soll einer Frau keine praktischen Ratschläge erteilen. Es verletzt sie bloß und ändert nichts. Was tun? Ein Mann, der bei einer Frau, die er liebt, eine gewisse Tüchtigkeit vermisst, wirkt immer lieblos. Es gibt einen einzigen Ausweg, dass er darin ihren eigentlichen und besonderen Charme sieht, obschon das so besonders nicht ist. Aber was tun? Ich glaube, ich habe die Lösung. Da Lila wirklich nicht will, dass Gantenbein ihr Blinder das Geschirr wäscht, nur weil es sich nicht selber wäscht, ja, es trägt sich nicht einmal selber in die Küche. Und da Lila jedes Mal, wenn in der Küche alles blitzblank ist wie in einem Küchenfachgeschäft, traurig wird wie über einen heimlichen Vorwurf, ist Gantenbein dazu übergegangen, nie wieder die ganze Küche zu putzen. In der Tat, ich gebe es zu, ist meistens eine kleine männliche Schadenfreude dabei gewesen, eine schnöde Lust aus männlichem Selbstmitleid, was die Küche auf Hochglanz gebracht hat. Das soll nie wieder vorkommen. Gantenbein wäscht jetzt keinen Teller und keinen Löffel mehr, wenn Lila zu Hause ist, sondern nur noch insgeheim. Dann immer nur so viel, dass es nicht auffällt. Die Küche sieht aus, als kümmere sich niemand drum, und doch, siehe da, findet man stets noch ein paar Gläser, ein paar saubere Messer, immer gerade genug, und die Aschenbecher sind nie so blank, dass sie wie ein Vorwurf blitzen. Nur die Asche wächst nicht zu Bergen an. Die ekligen Dattelkerne darin sind verdunstet, ebenso die klebrigen Ringe von Weingläsern auf dem marmornen Tischlein. Die Drucksachen, die Magazine von der letzten Woche sind verschwunden, als hätten sie ihre vergilbte Überholtheit endlich selber eingesehen. Gantenbein aber sitzt im Schaukelstuhl, eine Zigarre rauchend, wenn Lila nach Haus kommt. Und Lila ist erleichtert, dass er sich nicht mehr glaubt, um die Küche kümmern zu müssen. Siehst du, sagt sie, es geht auch so. Alltag ist nur durch Wunder erträglich. Ich bin glücklich wie noch nie mit deiner Frau. Wenn Lila plötzlich wie aufgescheucht und gehetzt, weil offenbar verspätet, im Hinausgehen sagt, heute müsse sie zum Coiffeur gehen, sie habe Haare wie eine Hexe, und wenn Lila dann vom Coiffeur kommt, der dafür bekannt ist, dass er warten lässt, und dabei sehe ich auf den ersten Blick, dass ihr Haar nicht beim Coiffeur gewesen ist, und wenn Lila, ohne gerade zu betonen, dass sie es unter der Dauerwellenhaube gehört habe, von einem Stadtereignis berichtet, wie es etwa beim Coiffeur zu hören ist, sage ich nie, Lila, warum lügst du? Und wenn ich es noch so liebevoll sagen würde, sozusagen humorvoll, sie wäre gekränkt. Sie würde Gantenbein fragen, woher er diese unerhörte Behauptung nehme, sie sei nicht beim Coiffeur gewesen, Gantenbein, der ihr Haar ja nicht sehen kann. Ich sehe es, aber finde nicht, dass Lila wie eine Hexe aussieht. Also ich sage nichts, auch nichts Humorvolles. Muss ich denn wissen, wo Lila seit 4 Uhr nachmittags gewesen ist? Höchstens sage ich, ohne ihr geliebtes Haar zu berühren, versteht sich im Vorbeigehen, herrlich siehst du aus. Und sie fragt dann nicht, wieso Gantenbein das behaupten könne. Es beglückt sie, wer immer es sagt. Und ich meine es ja auch ehrlich. Lila sieht herrlich aus, gerade wenn sie nicht beim Coiffeur gewesen ist. Auch Lila ist glücklich wie noch nie. Von Blumen, die plötzlich in unserer Wohnung stehen, spreche ich nur, wenn ich weiß, wer sie geschickt hat, wenn ich es durch Lila weiß. Dann kann ich ohne weiteres sagen, diese Orchideen von deiner Direktion, glaube ich, kann man jetzt in den Eimer werfen. Und Lila ist einverstanden. Dann und wann gibt es aber auch Blumen, die ich besser nicht erwähne. Rosen, die Lila selbst nicht erwähnt, 30 langstielige Rosen. Und obschon ihr Duft unweigerlich die Wohnung füllt, sage ich nichts. Wenn dann ein Gast hereinplatzt, herrlich diese Rosen, höre ich nichts. Und es wäre nicht nötig, dass Lila jetzt sagt, wer sie geschickt habe. Wenn ich höre, wer sie geschickt habe, verstehe ich nicht, warum sie die Rosen, die ich seit 3 Tagen sehe und rieche, bisher verschwiegen hat. Ein harmloser Verehrer ihrer Kunst. Lila ist dann um Namen nicht verlegen. Es gibt viele Verehrer ihrer Kunst, die nicht nur Gantenbein bedauern, weil er, wie sie wissen, ihre Kunst nicht sieht, sondern sie bedauern auch Lila. Sie bewundern diese Frau nicht nur um ihrer Kunst willen, sondern ebenso sehr auch menschlich, da sie einen Gatten liebt, der ihre Kunst nicht sieht. Drum die Rosen, oder was immer es gerade sei. Ich frage nie, wer ihr zum Beispiel das lustige Armband geschenkt habe. Was ich sehe und was ich nicht sehe, ist eine Frage des Takts. Vielleicht ist die Ehe überhaupt nur eine Frage des Takts. Ich liebe die Septembermorgen, Tau, Grau, Blau, Sonne wie hinter Rauch, die ländlichen Häuser erscheinen wie in Seidenpapier, der See blinkt, das andere Ufer verdunstet, Herbst. Ich stehe zwischen den gläsernen Gewächshäusern, patsch an der Leine, zwischen den Beeten einer ländlichen Gärtnerei, brillenlos, um die Farben der Blumen richtig zu sehen, und die gelbe Armbinde habe ich in die Hosentasche versteckt, damit der freundliche Gärtner nicht meint, er könne welches verkaufen. Sein Messer blinkt wie der See. Rittersporn, ja, oder was das nun ist, ich nicke, und jeder Stiel, den ich mit Nicken begrüße, kommt ans Messer und fällt mit einem leisen Knack. Blumen für Lila, ein ganzer Gärtnerarm voll blauem Rittersporn, Knack, bis ich sage, genug. Ich möchte noch etwas Gelbes dazu, nein, etwas Blasseres, nicht zu viel. Dazu einige Dolden in Rot, Astern, ja, auch Dahlien, ja, Burgunderrot, ja, viel Burgunderrot. Heute nämlich kommt Lila von Gastspielen zurück. Wüsste sie, wie Gantenbein die lodernden oder glimmenden Farben dieser Welt genießt, wenn sie auf Reisen ist, und wie er sie betrügt mit jeder Blume, die er sieht. Ihre Maschine kommt um 15.40 Uhr. Jetzt zu Hause büschle ich die Blumen in die Vase, büschle, drehte zurück mit schiefem Kopf, brillenlos, um das Zusammenspiel der Farben prüfen zu können, büschle abermals, ich habe ja Zeit. Tage der Sehnsucht sind lang, die Stunden noch länger. Ich tue das gern, dieses Büscheln und Warten und Umbüscheln. Und obschon ich weiß, dass Lila nie früher kommt als versprochen, manchmal später, aber nie früher, bin ich doch nervös. Weg mit dieser Wolke von knisterndem Seidenpapier, weg mit den Stielen, weg damit. Als ich bereit bin, schlägt es 11 Uhr. Ein letzter Blick ohne Brille. Ich bin entzückt, man soll sich nicht selber loben, aber ich bin entzückt über meinen Geschmack. Untätig jetzt, da es nichts mehr zu büscheln gibt. Ich pfeife vielleicht, zu unruhig, um mich zu setzen oder eine Zeitung zu lesen. Also stehend, zwei- oder dreimal bücke ich mich noch, um eine abgefallene Blüte vom Teppich zu nehmen. Dann ist auch das vollbracht. Ich weiß, dass Lila jetzt noch nicht einmal im Flugzeug sitzt und bücke mich noch ein viertes und fünftes Mal, weil wieder eine blaue Blüte abgefallen ist, ein ungeduldiger Rittersporn. Wahrscheinlich liegt Lila sogar noch in einem Bett und ich denke, hoffentlich verpasst sie ihr Flugzeug nicht, und stehe, eine Zigarette im Mund, die ich anzuzünden vergesse, weil ich einmal auf die Uhr, einmal auf die Blumen blicke. Immer noch ist da ein Zweig, eine Dolde, eine Farbe, die mich stört. Es sieht nicht nach blindem Zufall aus, und das soll es unbedingt, meine ich unbedingt. Ich möchte, dass Lila sich freuen kann, ohne Gantenbein loben zu müssen. Im Gegenteil, sie soll mir erzählen, wie schön der Zufall aussieht. Oft brauche ich Stunden, bis es soweit ist. Natürlich habe ich die Blindenbrille stets zur Hand, falls Lila früher kommt. Zeitweise halte ich sie mit den Zähnen, meine Blindenbrille, wenn ich beide Hände brauche für den Strauß, und lausche wie ein Kind, das nascht, zitternd im Grund meiner Seele. Ich glaube, Gantenbein liebt sie wirklich. Am anderen Tag, als ich das Telegramm ankomme, erst Freitag 10.45 Uhr, dahin gedeutet habe, dass die letzte Filmaufnahme im Freien wahrscheinlich wegen Herbstnebel hat verschoben werden müssen, hat mein Strauß leider an Frische eingebüßt. Ich wische nochmals die Blüten vom Teppich, die er über Nacht verloren hat. Ich glaube, Gantenbein liebt sie wirklich. Am anderen Tag, als ich das Telegramm ankomme, erst Freitag 10.45 Uhr, dahin gedeutet habe, dass die letzte Filmaufnahme im Freien wahrscheinlich wegen Herbstnebel hat verschoben werden müssen, hat mein Strauß leider an Frische eingebüßt. Ich wische nochmals die Blüten vom Teppich, die er über Nacht verloren hat. Vor allem die Dahlien, die schwerköpfigen, neigen sich bedenklich. Ich büschle den Rest noch einmal, vergeblich. Ich sehe mein Strauß, indem er zeigt, dass er von gestern ist, steht jetzt wie ein Vorwurf in der Vase. Lila würde verstimmt sein, obschon ich nichts sagen werde, nichts fragen. Es ist, man sieht's einfach, kein spontaner Strauß mehr. So werfe ich ihn weg, bevor ich zum Flughafen hinausfahre. Natürlich nicht in den Mülleimer, wo Lina ihn sehen könnte, sondern in den Keller, wo er, von alten Magazinen bedeckt, ungesehen welken kann. Es soll aussehen, als habe ich einfach nicht an Blumen gedacht. Das heißt, die Vase muss ich auch noch waschen, bevor ich zum Flughafen hinausfahre. Lila ist bereits gelandet. Beinahe wäre Gantenbein zu spät gekommen. Auch das Treppenhaus musste ich im letzten Augenblick noch von gelben und blauen Blüten reinigen. Und ich sehe gerade noch, der Herr, der ihr 7 Sachen zum Zoll trägt, ist immer noch derselbe. Patsch winselt, als der fremde Herr und Lila, seine Herrin, sich 5 Meter vor seinem blinden Herrn verabschieden. Ich muss ihn mit aller Kraft an der Leine halten, meinen dummen Köter. Hoffentlich werde ich nie eifersüchtig. Ein Bäckermeister in O. Ein 40-jähriger Mann im Dorf, bekannt als gutmütig und verlässlich, hat aus Eifersucht folgendermaßen gehandelt. Zuerst schoss er mit dem Ordonnanzgewehr, das jeder Eidgenoss im Schrank hat, auf den Liebhaber seiner Frau, einen 21-jährigen Tiroler, nicht ziellos, sondern genau in die Lenden. Dann nahm er das rostfreie Soldatenmesser, das ebenfalls zur Ausrüstung im Schrank gehört, und zerschnitt seiner Frau, Mutter von 2 Kindern, zurzeit schwanger, das Gesicht. Daraufhin brachte der Bäckermeister, indem er sie wie Brot in seinen Lieferwagen legte, die beiden Opfer selbst ins nächste Spital. Das Liebespaar befinde sich außer Gefahr, laut Zeitungsbericht. Eine Woche später erzählt Burri, mein Arzt, warum er neulich nicht zum Schach gekommen sei. Er habe an jedem Abend den Anruf einer Frau bekommen, die fragte, ob es gefährlich sei, wenn jemand 10 Schlaftabletten nimmt. Auf die Frage des Arztes, wer am Apparat sei, wird abgehängt. Kurz darauf ein neuer Anruf von derselben Frauenstimme, die bittet, der Arzt möge sofort kommen, jetzt mit Angabe von Namen und Adresse, es eile. Es war unser Donnerstag, ich hatte die Schachfiguren schon aufgestellt und wartete. In der Stube findet Burri die Bäckersfrau, die schwanger ist, und den jungen Bäckergesellen. Sie lieben einander halt. Und drum kann der Bäckermeister von O nicht schlafen, das ist alles. Er liege oben. Als der Arzt hinaufgeht, findet er die Kammer leer. Folgt ein längeres Gespräch zwischen Burri und der Frau in der Stube. Der Bäckermeister scheint tatsächlich den Kopf verloren zu haben. In diesem Augenblick, Burri glaubt seinen Augen nicht, öffnet sich der Schrank und heraustritt, wie in einer Posse, der gutmütige und verlässliche Bäckermeister in weißer Schürze. Endlich, sagt er, endlich wisse er Bescheid. Also doch, sagt er, in diesem Augenblick der gefassteste von allen, würdig, trotz seines lächerlichen Auftritts, vernünftig, befriedigt, da seine lange Eifersucht also nicht ohne Grund gewesen ist. Endlich hat sie es gestanden, sagt er. Trotz langer Besprechung mit dem Arzt, der also sein Köfferchen nicht zu öffnen braucht, einigt man sich nicht, wer hier im Recht ist. Und der nüchterne Vorschlag des Arztes, der Geselle solle das Haus verlassen und sich eine andere Stelle suchen, überzeugt gerade den Geselle nicht. Und die Frau, die zwischen 2 Vätern steht, findet vor allem, der Bäckermeister solle sich schämen, eine Forderung, die wiederum den Bäckermeister nicht überzeugt. Immerhin ist man allerseits gefasst, als Burri endlich, zu spät für unser Schach, das Haus verlässt, auf der Heimfahrt nachträglich belustigt über den Auftritt des Mehlin-Bäckermeisters aus dem Schrank. Tage später, als der Arzt wieder einmal durch O fährt und das traute Licht in der Stube sieht, fühlt er sich zu einem kurzen Besuch verpflichtet um sich nach der Lösung im Haus zu erkundigen. Diesmal findet er den Bäckermeister allein in der Stube. Wie es gehe. Der Mann sitzt ruhig und nüchtern. Ob der Herr Doktor denn keine Zeitung lese? Man trinkt ein Flümli unter Männern. Viel mehr, als in der Zeitung geschrieben steht, weiß auch der Bäckermeister nicht. Nur so viel. Nachdem der Herr Doktor damals gegangen war, bat er sein Anneli hinauf ins Ehezimmer, um sogleich ein neues Leben anzufangen, wie es ja der Herr Doktor auf der Schwelle vorgeschlagen hatte. Sie versagte sich seiner Hoffnung nicht. Zum ersten Mal wieder schlief er ohne Schlafpulver, daher nicht so tief wie sonst, sodass die Leere des Bettes ihn weckte, die Kühle nebenan. Das war ungefähr um 1 Uhr, eine Stunde, nachdem Buri gegangen war. Jetzt hatte er halt eine Wut. Bloß um zu drohen, nahm er das Gewehr aus dem Schrank, das Taschenmesser ging in die Stube hinunter. Sie taten ihm den Gefallen, ja, hier auf diesem Sofa fand er sie beisammen, in der dunklen Stube, hemdenweiß im Mondschein, vierbeinig. Als er Licht machte, war schon geschehen. Der Geselle, der keine andere Stelle suchen wollte, wand sich unter Geheul und sein Anneli erbarmte ihn wegen ihres Gesichtes, das aus allen Lügen blutete. Ob schon als Täter, wie er selbst sah, niemand anders in Frage kam als er selbst, verhielt sich der Bäckermeister wie jemand, der von außen dazukommt und vollkommen bei Sinnen ist. Sofort rief er den Arzt an, der aber nicht mehr zu erreichen war. Dann fuhr er, wie in der Zeitung berichtet, das Liebespaar mit seinem Lieferwagen ins nächste Spital, wo man ihn als verlässlichen Bäckermeister kannte, und sich selbst zur Polizei, wo man ihn in eben diesem Sinne kannte. Natürlich wird der Mann vor Gericht kommen. Ich überlege mir, warum er den Gesellen gerade in die Lende schoss, warum er hingegen der Frau nicht den Körper verstümmelte, sondern das Gesicht. Der Körper ist unschuldig, der Körper ist das Geschlecht, das Gesicht ist die Person. Als ich neulich nach O fuhr, um diesen Bäckermeister zu sehen, war er nicht im Laden. Ich kaufte dennoch ein Brot, das ich später in einem Hühnerhof verfütterte. Ein zweites Brot, das mir wieder dieselbe Lehrtochter verkaufte, verfütterte ich den Schwänen am See. Ich wusste nicht, warum ich diesen Bäckermeister glaubte, sehen zu müssen. Als ich es kurz vor Feierabend nochmals wagte, kannte ich bereits das Klingeln der Ladentür, dann diese brotige Luft in dem ländlichen Laden, die Stille, bis endlich jemand kommt. Ich sah schon, dass jetzt keine Brote mehr auf dem Gestell lagen, nicht einmal Weckli. Es gab nur noch Wehen und Konfekt und ich überlegte gerade, was ich für die Schwäne sonst noch kaufen könnte, Zwieback vielleicht, und erschrak, als plötzlich, wie erhofft, der Bäckermeister persönlich in den Laden schlurfte mit seinen mehligen Pantoffeln. Ein Mann mit einer Tat, ahnungslos wie ein Gendarm, der solche Taten immer nur von außen sieht, ein Mann aus altem Schrot und Korn, vermutlich Turner, wenn auch backstubenbleich, einheimisch, von jener Art, dass Verbrechen als etwas Ausländisches erscheint, ein Mann, dem man es einfach nicht zutraut, wie den meisten Tätern, fragte er mich, was ich wünsche. Seine Tat, sah ich, passte überhaupt nicht zu ihm. Das gibt es. Plötzlich tut einer meine Tat, die ihn ins Gefängnis bringen wird, und ich stehe da mit dem Schrecken über mich. Ich kaufte eine Schokolade, als ob nichts wäre, und zahlte etwas verwirrt, ging meines Weges und sah, wie er mir misstrauisch nachschaute. Hoffentlich gibt Gantenbein nie seine Rolle auf, die darin besteht, dass er glaubt. Wie zärtlich ist Lila jedes Mal, wenn sie von ihren Gastspielen kommt. Sie sitzt auf seinem Knie, unbefangen in dem Grad, als er es ist, und überströmend von Zuneigung, dass er sich von keinem Verdacht belauert fühlt. Dann nimmt sie meine dunkle Brille ab, um Gantenbein auf die Augen zu küssen, und ihre Liebe ist wahr, ich fühl's, da sie vor Gantenbein nicht lügen muss. Sie möchte mit keinem anderen Mann leben, sagt Lila, und ich glaub's. Nicht immer wird es leicht sein, aber es lohnt sich. Man kann einen Blinden nicht hinters Licht führen.